Ja, vielen Dank, Sie können hier lieber Frau Tind, meine verehrten Damen und Herren. Wo kann ich weiterklicken? Hier. Ja, wunderbar. Ich war Anfang der Woche bei der Jahrestagung der European Business Angels. Die tagten zum, ich glaube, ersten Mal in Deutschland, in München, und da wären wahrscheinlich noch ganz viele Leute, die von der finanziellen Seite mit beitragen könnten. Ich kann gern dann die Adresse zur Verfügung stellen von denen. Candice Johnson ist die Chefin. Und von daher bin ich sehr wohl darauf vorbereitet, dass Entrepreneurs, die selber irgendetwas sich überlegen, meistens im Team und nicht nur als Einzelgänger, eine der wichtigsten kulturellen Entwicklungen dieser Tage sind. Im Vergleich dazu ist meine Präsentationsmethode atavistisch, aber trotzdem eine ziemliche emotionale und sachliche Herausforderung, wofür ich um Entschuldigung bitte. Ich will über dieses Buch ein paar Worte sagen. Ich bin seit 5 Jahren zusammen mit meinem schwedischen Freund Anders Wickman, er war Europaparlamentarier, Co-Präsident des Club of Rome. Und ich dachte, ich sage Ihnen am Anfang ein paar Worte über den Club of Rome, wie sich das entwickelt hat. Und das Buch ist natürlich auf Englisch geschrieben, aber der deutsche Verlag war sehr viel schneller. Wir haben erstes nach New York geschickt für die Publikation auf Englisch. Das ist der Springer Verlag immerhin. Der heißt jetzt Springer Nature, weil die haben sich Nature gekrallt. Und die sind aber immer noch nicht fertig. Und nachdem wir das abgeschickt haben, haben wir angefangen, die deutsche Übersetzung zu machen. Der deutsche Verlag ist schon da. Das Buch Die Grenzen des Wachstums hat damals die Welt verändert. Im Jahr 1972 hat niemand gedacht, dass es so etwas wie Grenzen des Wachstums gibt, bis auf ein paar Ökospinner. Und das hat plötzlich einen riesen Effekt gehabt, Aufschrei, wenn man so will, im Wesentlichen mit dieser Botschaft: Wenn man die 5 vielleicht wichtigsten Parameter miteinander mathematisch verknüpft, in der übrigens falschen Annahme, deren mathematische Verkopplung bleibe konstant, dann wird die Welt innerhalb von 50 Jahren oder so kollabieren. Also zum Beispiel die natürlichen Ressourcen werden einfach am Ende verbraucht. Das war methodisch völlig verkehrt, aber es war zufällig der Beginn eines Anbetens der Mathematik, der heute ja vollkommen verrückte Urstein feiert und sachlich völlig falsch ist. Mathematik ist vielleicht ein Instrument, aber nicht was zum Anbeten. Zum Beispiel war da drin unterstellt, damals empirisch zutreffend, dass Industrieproduktion und Umweltverschmutzung strikt mathematisch Hand in Hand gehen. Und ich weiß nicht, ihr kennt vielleicht noch den schönen Sketch von Otto, dem Komiker. Der stellt sich vor einen hin mit einer Wasserpistole und sagt: Hände hoch. Dann sagt der andere: Du bist ja verrückt, das ist eine Wasserpistole. Dann sagt Otto: Da ist aber Rheinwasser drin. Dann macht er ganz schnell die Hände hoch. So vergiftet war der Rhein. Aber das ist nicht mehr. Inzwischen haben wir eine massive Abkoppelung des Industrieoutputs von den Umweltverschmutzungen erreicht, in den reichen Ländern. In den ärmeren ziehen sie noch nach. Und da waren natürlich auch ganz viele Unternehmer mit dabei, die in einer Zeit, als es noch überhaupt nicht dran war, angefangen haben, sich um Abwasserreinigung und dergleichen zu kümmern. Das ist also sehr wichtig für Leute mit Unternehmergeist, ein bisschen früher als die Gesellschaft zu merken, wo es jetzt hingeht. Dem soll der Vortrag ein bisschen dienen. Und da kamen natürlich sofort die Optimisten. John Maddox, damals Chefredakteur von der Nature, er hat eine Attack on Pessimism, the Doomsday Syndrome, geschrieben, womit er irgendwo recht hatte. Mit Doomsday-Werbung ist das Problem nicht zu lösen. Aber es war wichtig, erstmal den Aufschlag zu machen. Ich gehe jetzt nicht auf die Einzelheiten weiter ein. Und die Optimisten lagen richtig in der Kritik, dass die festen mathematischen Beziehungen falsch waren. Und im Übrigen waren sie in Bezug auf die Reichhaltigkeit der Erdkruste realistischer als der Klapperflaum damals. Aber sie lagen völlig falsch in der Annahme, das Wachstum könne einfach immer so weitergehen. Und dann die Politiker, also in diesem Fall Reagan und Thatcher, die waren prinzipiell gegen Grenzen des Wachstums. There are no such things as limits to growth, sagte Reagan. Und so weiter. Nun, die beiden Gründungsväter des Klapperflaums waren Aurelio Peccei, ein äußerst erfolgreicher italienischer Industrieller. Er war der Chef von Olivetti, er war in dem obersten Rang von Fiat und hat verschiedene andere auch Unternehmen mitgegründet. Und er hat aber den Instinkt gehabt, durch seine weltweiten Erfahrungen, dass das so nicht einfach weitergehen kann. Und dann hat er mit dem damaligen Wissenschaftschef der OECD, des Clubs der reichen Länder, Alexander King, sich immer mal wieder getroffen. Dann haben sie noch ein paar andere Leute dabei gehabt und irgendwann nannten sie sich der Klapperflaum, das war im Jahr 1968, und haben gefunden, jetzt müssen wir da etwas machen. Und die haben den Auftrag gegeben für diese Studie, The Limits to Growth. Das war der erste Donnerschlag. Aber dann sollte es einen zweiten Donnerschlag geben nach dem Ende des Kalten Krieges. Das hat Alexander King initiiert mit The First Global Revolution, wo er die damals äußerst plausible Idee hatte, dass wenn der Kalte Krieg zu Ende ist, dass man dann gigantische Friedensdividenden abernten könnte und in eine großartige weltweite Transformation der Gesellschaften stecken, um auf diese Weise alle die Probleme, die man schon bei Limits to Growth identifiziert hatte, zu lösen. Aber leider ist nichts daraus geworden, überhaupt nichts. Der neoliberale Zeitgeist setzte ein, Liberalisierung, Privatisierung und Entmachtung der Staaten. Das war der Kern der Globalisierung. Ich war, als ich später mal im Deutschen Bundestag war, Vorsitzender der Enquetekommission Globalisierung. Und da haben wir festgestellt, ich habe einen Brief geschrieben an die FAZ, teilt mir bitte mit, wie häufig das Wort Globalisierung in Ihrem geschätzten Blatt aufgetaucht ist. Und dann sieht man ganz klar, nach 1990. Und dem sind wir politisch nachgegangen. Und die Antwort war, naja, bis 1990 war das dominierende Phänomen der Ost-West-Konflikt. Und während das so war, also die liebe soziale Marktwirtschaft gegen den bösen Kommunismus, musste sich das Kapital mit dem Staat arrangieren, ob es wollte oder nicht. Und hat so schreckliche Dinge wie betriebliche Mitbestimmung und scharfe Umweltgesetze und umverteilende Steuersysteme und so weiter geduldet, weil man den Staat brauchte als Bollwerk gegen den Kommunismus. Aber als der Kommunismus weg war, ist der Markt frech geworden. Und im globalen Wettbewerb wanderten die ganzen Friedensdividenden vor allem in Steuersenkungen für Unternehmen und für Reiche. Und da waren sie alle weg. Dann gab es zwar erstmal einen gewissen Wirtschaftsaufschwung, weil die Reichen dann ja auch investiert haben, das ist ja gar nicht zu leugnen, aber für den Plan von Alexander King ist nichts mehr übrig geblieben. Die goldenen Jahre der Demokratie waren so, dass der Staat dominierte, als ich so jung war wie die meisten hier, da konnten wir in der Politik gleich irgendetwas verändern. Und das war wunderbar. Trotzdem ging es der Wirtschaft gut. Aber nach 1990 hatten wir eine Dominanzumkehr. Jetzt haben auf einmal die Finanzmärkte den Staaten gesagt, wie sie sich zu verhalten haben, damit man noch so gnädig ist, dort zu investieren. Das hat zum Beispiel Regierung Schröder erlebt, dass als er anfing, so 1998, jedes Jahr etwa 10-mal mehr deutsches Geld im Ausland investiert wurde, als Ausländer in Deutschland investiert haben. Mit der unvermeidlichen Folge, dass man immer mehrere hunderttausend Arbeitsplätze in Deutschland verlor. Und das war die Erpressung der Kapitalmärkte. Ja, ihr habt ja in Deutschland diese komische soziale Hängematte und solange ihr das habt, können wir bei euch nicht investieren, denn es ist die Kapitalrendite zu niedrig. Und mit dieser Erpressung hat man dann Schröders Agenda 2010 durchgesetzt und das hat Deutschland sehr gut getan, aber Griechenland sehr schlecht. Denn auf einmal war Deutschland so wahnsinnig konkurrenzfähig auf den internationalen Märkten und da konnten dann die Griechen und Portugiesen und viele andere nicht mehr mithalten. Das sind jetzt aber alles historische Bemerkungen. Bloß die Hauptsache ist, dass die Kapitalmärkte sagen, wo es lang geht. Und ob das insgesamt allen gut tut, ist eine ganz andere Frage. Und man hat das Gefühl, es gibt auch sehr viele Verlierer. Das ist eine Karikatur von Heitzinger, vor der Bundestagswahl 2005, da sagt der deutsche Michel zu Schröder, hallo Gerd, lass mal Angie ans Steuer, aber in Wirklichkeit ist das Steuer da unten. Das ist eine Karikatur natürlich. In dieser Zeit wollte eigentlich niemand mehr etwas vom Club of Rome wissen. Ich war damals schon Mitglied im Club of Rome, aber er war eigentlich vollkommen unbedeutend geworden. Und die politische Priorität hieß ja Wachstum, Wachstum, Wachstum. Also das Gegenteil von dem, was Limits to Growth verkündet hatte. Und trotzdem ging das Clubleben weiter. Jetzt bin ich also mit Anders Wegmann zusammen Präsident und wir haben erstmal eine kräftige Verjüngung organisiert, ein paar neue Promis, unter ihnen den Joseph Stiglitz, übrigens der Schokoladenritter, der ist auch dabei, der ist fantastisch. Und dann haben wir hoffenweise neue Berichte, das ist auch sehr schön, aber ich gehe da jetzt auch nicht im Einzelnen ein. Jetzt ist natürlich die Frage, wo könnte eventuell ein dritter Donnerschlag überhaupt sein? Natürlich müssen Klimaschutz, Digitalisierung und Nachhaltigkeit vorkommen. Zur Zeit des ersten Berichts, Limits to Growth, war von Klima überhaupt nicht die Rede. Und das Wort Nachhaltigkeit war auch noch nicht in den Sprachen der Welt eingepflanzt und Digitalisierung natürlich auch nicht. Also mindestens muss eine gewisse Aktualisierung her und im Übrigen eine Grundsatzkritik an der Dominanz der Finanzmärkte über den Staat. Und zwar einfach, weil die Finanzmärkte im Wesentlichen kurzfristig denken und im Wesentlichen private Interessen über die öffentlichen Interessen stellen. Und das ist auf die Dauer mörderisch. Ausgangspunkt für unsere neuen Überlegungen ist das, was Herman Daly, einst Chefökonom der Weltbank, gesagt hat, wir sind aus der leeren Welt in die volle Welt geraten. Die heutigen Religionen und Theorien entstammen aber alle aus der leeren Welt. Und deswegen ist es eine vernünftige Grundannahme, dass die heutigen Religionen und die heutigen Wirtschaftstheorien bezüglich der vollen Welt ein gewisses Defizit an Aussagekraft haben, an Richtigkeitskraft. Für die volle Welt brauchen wir ein neues Denken. Dieses Buch hat drei Teile. Die heutigen Trends sind nicht nachhaltig. Das ist eine Art von Aktualisierung von Limits to Growth. Zweitens aber, das ist der revolutionäre Teil, wir durchleben eine philosophische Krise, die erst durch eine neue Aufklärung überwunden werden kann. Aber drittens, wir können nicht philosophierend warten, bis sich eine neue Aufklärung durchgesetzt hat, denn wir müssen heute schon handeln. Also wir sind dran in diesem Sinne. Die volle Welt nennt man jetzt Anthropozän. Das war vor allem der Nobelpreisträger Paul Crutzen, der das Wort eingeführt hat. Aus dessen Publikation ist das abgebildet. The Great Acceleration, da sieht man vor allem das Drama, dass in den letzten 50 Jahren die explosive Zunahme von Phänomenen entstanden ist, deren Endergebnis die Tatsache ist, dass die Spezies Mensch alles andere auf der Welt beherrscht. Ich gebe nachher noch eine etwas grausame Zahl dazu. Also zunächst mal das Klima, das ist furchtbar wichtig, aber da geht es nicht nur um Wetterunruhen in Houston oder Bangladesch oder in Florida. Es geht vor allem um die Gefahr eines Meeresspiegelanstiegs. Denn die globale Erwärmung findet in quantitativ höherem Maße unter der Meeresoberfläche statt und nicht in der Luft. Wir denken immer nur, es geht um die Lufttemperatur. Hängt natürlich zusammen, aber der Meereskörper hat sich in den letzten 15 Jahren viel stärker erwärmt als die Atmosphäre. Und was heißt das dann für die Stabilität des Grönlandeises oder die Stabilität der westantarktischen Eisplatte? Und wenn die beide ins Meer rutschen, das ist theoretisch denkbar, das kann sehr schnell gehen, dann ist es für Norddeutschland, für die Poebene, für Florida, für Bangladesch, für die ganzen Küstenstädte im asiatischen Raum, wo die ganze Wirtschaft brummt, sehr, sehr schlecht. Vor 7800 Jahren war der Meeresspiegel etwa 8 Meter niedriger als heute. Vor 7700 Jahren war er ungefähr so hoch wie heute. Was ist da passiert? Die Geologen erzählen uns, ja, vor 7800 Jahren war über dem, was wir heute Labrador nennen oder die Hudson Bay, eine Eisdecke etwa so mächtig wie das Grönlandeis. Und vor 7700 Jahren war es weg. Das kann nicht von oben nach unten abgeschmolzen sein, dafür sind 100 Jahre viel zu kurz. Das ist mechanisch instabil geworden und ins Meer gerutscht. Und theoretisch kann das passieren genauso mit Grönland oder der westantarktischen Eisplatte. Also das ist ein wirkliches Drama. Natürlich sind wir alle froh über das Klimaabkommen von Paris, aber wie reagiert die Politik? Es kommt also die Botschaft von Paris in den Hauptstädten der Welt an, in Quito, Ecuador, in Manila, in den Philippinen, in Berlin und so. Und dann ist die Antwort, ja, wir müssen uns dringend um das Klima kümmern, aber das wird verdammt teuer. Da brauchen wir viel mehr Wachstum. Das ist die automatische Reaktion in allen Ländern der Welt. Da gibt es nicht eine Ausnahme. Vor 5 Jahren gab es noch eine Ausnahme, die hieß Bhutan. Ein Land mit etwa 800.000 Einwohnern. Aber inzwischen hat dort eine demokratische Wahl stattgefunden, da ist die alte Regierung gekippt worden und jetzt sind die genauso auf dem Welttrend. Mehr Wachstum. Ja? Die meisten Entrepreneurs wollen das auch. Lassen Sie sich das auch gesagt sagen. Ist das die richtige Antwort? Natürlich nicht. Wachstum geht bisher mit CO2-Emissionen Hand in Hand. Das wird immer verdrängt. Denn die Idee ist natürlich immer, wenn wir ganz viel Geld in der Hand haben, dann können wir alle Probleme lösen. Ich habe 6 Jahre meines Lebens in Amerika gelebt und dort ist das die übliche Denke. Wenn man nicht so denkt, dann gilt man als Pessimist. Und Optimismus ist eine patriotische Bürgerpflicht in Amerika. Ja? Oder die Biodiversität, Entwicklung der Artenzahlen. Der größte Feind der Umwelt heute ist die Landwirtschaft. Das ist aber tabu, das darf niemand sagen, nicht mal die Grünen. Auch die Düngung schadet. Ich war früher mal Biologieprofessor und ich weiß von daher, eine gedüngte Wiese hat praktisch keine Artenvielfalt. Dagegen eine Magerwiese, die hat Artenvielfalt. Ja, das ist die Zahl, die ich angekündigt habe. 97% des Lebendgewichts der auf dem Lande lebenden Wirbeltiere sind Haustiere und wir Menschen. Ja? Und 3% des Gewichts bleiben für die Wildtiere übrig. Hat sich das irgendjemand hier im Raum mal vorgestellt? Das ist die Symbolzahl für das Anthropozän. Die Spezies Mensch beherrscht alles. Da bleibt für Elefanten und Ledermäuse nicht viel übrig. Bevölkerung steht im Zentrum der Nichtnachhaltigkeit. Davon hat The Limits to Growth kaum gesprochen. Damals waren es auch nur etwa halb so viele Menschen wie heute. Jetzt gibt es Nachhaltigkeit bei der UNO. Wunderbar. Einstimmig beschlossen vor 2 Jahren. Die 17 Sustainable Development Goals, aber die ersten 11 von denen verlangen viel mehr Wachstum. an meinen Freund Jörgen Randers aus Norwegen und mit seinem Freund Björn Hoogland, haben ausgerechnet, wie diese 17 Sustainable Development Goals wohl Chancen haben, verwirklicht zu werden. Die ersten 11 haben noch so ein bisschen Chancen. Grün ist, haben gute Chancen, gelb ist más o menos und rot ist völlig aussichtslos. Aber die ökologischen, Klima, Ozeane und Biodiversität haben im Grunde null Chancen unter Business-as-usual-Bedingungen. Und das ist alles im Wesentlichen Business-as-usual. Sonst hätte man da nicht eine Einstimmigkeit bei der UNO gekriegt, dass alle 190 Länder der Welt gesagt hätten, ja, das wollen wir alle. Ja? Also, eine Katastrophe ökologischer Art. Nun, zur Gerechtigkeit. Das ist natürlich ein Riesenthema in der Politik. Aber Vorsicht, die Elefantenkurve zeigt, dass das nicht so einfach ist. Wir denken, das sei so eine lineare Gruppe. Die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer ärmer. Nein, nein, in den letzten 25 Jahren oder so sind insbesondere in Entwicklungsländern sowas wie 4 Milliarden Menschen deutlich reicher geworden. Das kommt in den Armutsdiskussionen nicht vor. Ist aber eine Realität. Und das ist natürlich hauptsächlich China, aber auch Indien, Thailand und verschiedene andere Länder, auch in Südamerika, auch in Afrika an einigen Stellen. Und die eigentliche Verarmung hat stattgefunden bei der Mittelschicht in den Industrieländern. Und die haben natürlich viel mehr Wortkraft als die Inder oder so. Und das sind also die Brexit-Wähler, die Trump-Wähler und alle diese Leute. Die haben gemerkt, irgendwas ist daneben heute. Das wollen wir nicht weiter. Und da ist die Globalisierung natürlich mitschuld. Also der Rust Belt in Amerika oder in Mittelengland oder so etwas, der ist natürlich notleidend durch die Globalisierung, weil die Chinesen so erfolgreich sind, unter anderem. Aber deswegen die Chinesen zu beschimpfen, ist auch vollkommen albern. Wir brauchen was ganz anderes. Und das kommt dann nachher im Zusammenhang mit der Aufklärung. Im Übrigen ist dieses Bild auch nicht vollständig, denn am rechten Ende, da ist so richtig die Musik drin gewesen. Die Reichen sind ganz wahnsinnig reicher geworden. Aber es sind eben 8 Personen, die im Moment so viel Reichtum haben wie der Rest, wie die Hälfte der Menschheit. Das ist eine Zahl von Anfang dieses Jahres. Na gut, jetzt kommt also der etwas revolutionärere Mittelteil. Aber der erste Teil war dringend nötig, damit man versteht, wie wahnsinnig ernst die Problematik ist. Dass man da nicht einfach drüber weggehen kann und sagen, ja, also wenn wir gute Menschen sind oder wenn wir die nächsten Wahlen gewinnen oder irgendwas, dann ist das Problem wieder gelöst. Nein, das ist nicht gelöst. Denn fast alles, was uns zum Erfolg führt, macht das Problem schlimmer. Es ist eine tragische Situation. Um über die philosophische Krise zu reden, ist es ganz nützlich, sich ein bisschen anzugucken, wie die Schlagworte der Ökonomie sind. Zum Beispiel Markt, die unsichtbare Hand von Adam Smith oder internationaler Handel, David Ricardo. Oder Wettbewerb und Sieg der Starken über die Schwachen, Charles Darwin. Wir haben festgestellt, dass diese 3 Helden aus der leeren Welt die Ökonomie richtig beschrieben haben und dass sie heute falsch zitiert werden. Das ist die eigentliche Erkenntnis. Wir werden sehr überrascht. Wir fangen aber an mit der Papst-Enzyklika Laudato Si, auch vor 2 Jahren, wo der Papst die großen Gefahren, denen die Schöpfung ausgesetzt ist, beschreibt, kritisiert den nackten Utilitarismus, die Finanzmärkte, den Egoismus als Ursachen für die Zerstörung des gemeinsamen Hauses. Eine großartige Enzyklika. Ich habe sie voll gelesen. So, Adam Smith. Für ihn war klar, das war völlig unhinterfragbar, dass die geografische Reichweite des Marktes identisch war mit der Reichweite des Gesetzes. Ja? Das heißt also, dass der Markt definitionsgemäß eingefasst war in den Gesetzeskörper. Und was ist heute? Der Markt ist global und das Gesetz ist national. Da kann man dreimal raten, wer gewinnt. Da gewinnt natürlich der Markt und zwingt die Staaten, sich so zu verhalten, damit die Kapitalrendite in den betreffenden Ländern steigt, zum Schaden der Umwelt, zum Schaden der Nachwelt, zum Schaden der Schwachen und so weiter. Aber das ist dem Markt doch egal, wenn die Kapitalrendite steigt. Ja? Also der Markt wird brutal und gesetzlos und zerstörerisch. Für David Ricardo, das habe ich auch von Herman Daly gelernt, blieb das Kapital ortsfest. Händler und Güter sind über die Grenzen gewandert und das gab dann die komparativen Vorteile. Wunderbar. Aber heute regiert das Kapital alle Märkte und saust ungehemmt im Wahnsinnstempo um die Welt. Bernard Littard, ein belgischer Banker, hat ausgerechnet, dass von 1.000 Euro, die praktisch mit Lichtgeschwindigkeit ständig um die Welt sausen, etwa 20 Euro für die Bezahlung von Gütern und Dienstleistungen verwendet werden und 980 Euro pures Kapital sind, das heißt definitionsgemäß spekulativ, aber mit einer ungeheuren Steuerungskraft für die Realwirtschaft und fast immer mit einer kurzfristigen, häufig in Millisekunden zu messenden Verbesserung der Kapitalrendite. Fast ausschließlich zum Schaden der Umwelt und der Nachhaltigkeit. Das wird aber nirgends gesagt. Das lässt sich absolut nicht mit Ricardo legitimieren. Und trotzdem von den Lehrstühlen der Ökonomie in aller Welt wird gesagt, je mobiler das Kapital ist, desto besser für das Wachstum und für alle anderen ökonomischen Güter. David Ricardo würde sich im Grabe rumdrehen, wenn er hören würde, wie er zitiert wird. Oder für Charles Darwin, von dem weiß ich noch ein bisschen mehr. Für ihn fand der Wettbewerb lokal statt. Geografische Grenzen waren für ihn Stützen der Evolution. So zum Beispiel auf den Galapagos-Inseln. Er hat dort die sogenannten Darwin-Finken identifiziert, die sich nur in der Abwesenheit von Konkurrenten des Festlands entwickeln konnten. Also zum Beispiel links oben ist eine Art von Papagei-Imitation. Ein Fink, der hat einen Schnabel entwickelt wie die Papageien auf dem Festland. Gäbe es Papageien auf Galapagos, dann hätten die sich nie so entwickeln können. Oder noch dramatischer, da rechts in der Ecke, der Spechtfink. Der hat gelernt, evolutionär, verhaltensmäßig, dass man einen Kaktusdorn abknacken kann und damit seinen Schnabel verlängern. Und damit dann wie ein Specht in der Borke poolen kann, um irgendwelche Würmer oder was rauszuholen. In der Gegenwart von Spechten hätten Finken das nie lernen können. Also, nochmal, die Abwesenheit von Konkurrenten als Voraussetzung für Evolution, das ist Charles Darwin, wie er es geschrieben hat. Die doktrinären Ökonomen wollen alle wettbewerbshinderlichen Grenzen niederreißen, das weiß ja jeder, und berufen sich dabei auf Darwin. Also, im modernen Populationsdarwinismus ist es noch aufregender, kam die Erkenntnis dazu, dass durch die Dominant-Rezessiv-Paarung der Gene systematisch auch die schwächeren Eigenschaften geschützt werden und dann als Optionen verfügbar sind, wenn mal neue Gefahren auftauchen. Das heißt also, die Natur enthält haufenweise, milliardenfach Mechanismen zum Schutz von Schwächeren für die Evolution. Die Evolution von Darwin war ja die Beschreibung der Entstehung von Vielfalt. Der ökonomische Selektionsmechanismus ist die Vernichtung von Vielfalt. Das ist ungefähr das Gegenteil, nicht? Auch das passt den Ökonomen natürlich nicht in den Kram. Und trotzdem tut die heutige neoliberale Politik so, als sei der Markt segensreich für alle. Ich habe mal eine Weihnachtskarte vom Adam Smith Institut gesehen. Da kommt er also aus seiner Box heraus und beglückt die ganze Welt. Jetzt haben wir endlich den großen Segen für alle. Oder Freihandel einschließlich Kapital ist gut für alle. David Ricardo falsch zitiert. Der Sieg der Starken über die Schwachen ist die Ursache der Höherentwicklung. Charles Darwin falsch zitiert. So ist die heutige Denkweise. Also muss man den Schluss ziehen, die neoliberale Politik ist die falsche Philosophie. Sie mag in ihrem kleinen Universum sehr erfolgreich sein, aber das Universum ist viel zu klein für die Realität der tatsächlichen Welt. Die Krise der Philosophie geht noch weiter. Etwa in der Erkenntnistheorie im angelsächsischen Raum gilt eigentlich nur die analytische Philosophie. Und was kann die analytische Philosophie über die Ratte sagen? Sie kann die Ratte sezieren, dann ist sie tot. Und was lernt man darüber, die lebendige Ratte oder über Ökosysteme in den Ratten eine Rolle spielen? Eigentlich gar nichts. Also wir brauchen eine neue Philosophie, neue philosophische Ausrichtung für die volle Welt. Das wird aber kaum billiger zu haben sein als mit einer neuen Aufklärung. Nun gut, die Aufklärung des 17. und 18. Jahrhunderts war großartig, ist aber heute zu einer Rechtfertigungslehre für Individualismus, Egoismus, Utilitarismus, Jeremy Bentham, Gier und Marktdominanz verkommen. Das war nicht im Sinne der Erfinder. Das war damals ein Aufstand gegen verkorkste Staats- und Religionsregimes und war vollkommen berechtigt, aber ist heute verkommen. Und im angloamerikanischen Raum, da blüht insbesondere der Sozialdarwinismus. Das Schlimmste war Herbert Spencer, an sich ein Freund von Charles Darwin. Und dann gibt es die grausame Anekdote, die ging folgendermaßen. Er war als Brite in New York zu Gast und hat da die Einwanderungsinsel Ellis Island gesehen und hat gesehen, dass rundum die Immigranten zu Hunderten, zu Tausenden verreckten. Es gar keine soziale Absicherung gab, natürlich. Und dann rief er zu seinen Begleitern aus, "We are the privileged observers of evolution at work." Ja, so einer war das. Und dieser Sozialdarwinismus, der ist im angelsächsischen Raum überaus präsent. Auch bei Donald Trump. Wenn man heute über neue Aufklärung redet, dann meint man meistens die Rückkehr zur Rationalität. Und das ist angesichts der Dummheiten von Trump auch absolut plausibel. Aber das, worüber ich hier rede, ist noch was ganz anderes als die Abwehr von Trump. In der neuen Aufklärung wird Balance zum wichtigen Prinzip, zum Beispiel zwischen Mensch und Natur. Das ist nicht mehr in Balance. Und kann deswegen zerstörerisch werden. Oder zwischen Kurzfrist und Langfrist. Die Kurzfrist ist absolut legitim. Also wenn ich Durst habe, dann möchte ich ein bisschen Wasser heute trinken und nicht erst in 30 Jahren. Das ist also völlig legitim. Aber gleichzeitig, wenn man das so missversteht, als ob nur das Kurzfristige gilt und das Langfristige, was für die Utopisten ist, dann zerstört man die Grundlage für die Enkelgeneration. Oder zwischen öffentlich und privat. Ich habe das am Beispiel von Adam Smith erklärt. Wenn das in der vernünftigen Balance ist, ist der Markt segensreich. Aber wenn der Markt die Staaten mit ihren öffentlichen Aufgaben kaputt macht, zwingt, das Falsche zu machen, dann ist es aus der Balance und gefährlich. Oder zwischen den Geschlechtern. Und zwar nicht dadurch, dass sich Frauen wie Maggie Thatcher dann auf einmal wie Männer benehmen, sondern dass die beiden Eigenheiten und Tugenden zum Tragen kommen. Oder zwischen Innovation und Bewerten. In Amerika, vor allem in Kalifornien, da geht ja nur Innovation was. Am besten Disruption. Also Disruption ist im Moment das Modewort in Kalifornien. Das heißt, eine Innovation muss so kräftig sein, dass sie alles andere weghaut. Ja? Also Airbnb und Uber und so weiter. Das sind so die üblichen Kronzeugen für die Segenswirkungen von Disruption. Aber Disruption heißt Zerstörung. Das ist übrigens explizit von Schumpeter abgeguckt. Schöpferische Zerstörung. Oder zwischen Gerechtigkeit und Leistungsanreiz. Das ist immer der große Streit zwischen rechts und links in der Politik. Beide haben recht. Natürlich braucht man Leistungsanreiz. Aber gleichzeitig braucht man Gerechtigkeit. Man kann nicht sagen, Leistungsanreiz ist richtig und Gerechtigkeit ist falsch. Nein, wir brauchen Balance. Oder zwischen Religion und Staat. Also ein Staat, der die Religion verachtet oder bekämpft, ist ein schlechter Staat. Aber ein islamischer Staat oder ein rein christlicher Staat, der alles andere Religion unterordnet, ist vielleicht sogar noch eine größere Katastrophe. Oder zwischen Herz und Verstand. Das ist auch eine sehr wichtige Unterscheidung. Oder zwischen rechter und linker Hirnhilfe und so weiter. Na gut. Monotheistische Religionen und westliches Denken haben eine rechthaberische Tendenz. Das wissen wir alle. Wenn wir von irgendeinem Streit irgendwo hören, ist unsere übliche Reaktion, ja, einer hat Recht, der andere hat Unrecht, und Wahrheitssuche besteht darin, dass der Recht hat, den anderen besiegt. Das nennt man Rechthaberei. Im asiatischen Raum hingegen ist die Balance das Positive. Da müssen wir von den Asiaten und im Übrigen auch von den Afrikanern lernen. Da ist es auch ein bisschen ähnlich. Die neue Aufklärung muss zur vollen Welt passen. Sie muss die Interessen unserer Enkel im Blick haben. Sie muss Solidarität höher bewerten als Egoismus und die Staatsmarktbalance wiederherstellen. Und sie muss natürlich weltweit denken. Das war jetzt eine sehr, sehr stenografische Skizze von dem, was in der Mitte des Buches steht. Also ihr könnt euch vorstellen, das ist nicht etwas, womit man beliebt wird. Also ich glaube, Performance kann sich ja fast einstellen. Aber das ist halt so. Der Teil 3, wir können aber jetzt nicht so lange warten, wir müssen heute schon handeln. Also Jobs, Lokal, Landwirtschaft, Energiewende, Faktor 5, Chinas 13. Fünfjahresplan, Finanzmarktregulierung, ethisches Investieren, Zivilgesellschaft, globale Regeln und so weiter. Das sind so, auch die Digitalisierung kommt natürlich vor. Ich will da auch nur ein paar kurze Einblicke anbieten. Das eine ist von meinem Freund und Vorgänger als Co-Präsident im Club of Rome, Ashok Khosla. Der hat mit seiner Organisation Development Alternatives in etwa 30 Jahren etwa 3 Millionen nachhaltige Lebensgrundlagen, wir würden sagen Arbeitsplätze, im ländlichen Indien geschaffen. Eine ganz interessante Geschichte. Er hat als Einstellungsprinzip nicht etwa Qualifikation genommen, wie das jeder Personalchef in einem deutschen Unternehmen machen würde, sondern Bedürftigkeit. Also würde jeder Businessman in Deutschland sagen, ja, dann geht die Firma sofort kaputt. Bedürftigkeit gibt es riesig und das könnt ihr doch nicht zum Kriterium nehmen. Na gut, er hat dann zum Beispiel junge Frauen aus der Kaste der Unberührbaren, die null Perspektiven hatten, eingestellt in eine kleine Papierfabrik oder so etwas. Und die waren unendlich betriebstreu und lernbegierig und lernfähig und waren nachher mit die besten Mitarbeiterinnen. Und dann hat er 25 Jahre später festgestellt, das ist etwa 30 Jahre alte Sache, dass deren, Moment, dass deren Familie ganz anders aussieht als die von den anderen Unberührbaren. Die haben nämlich 1 oder 2 Kinder und sind damit unendlich happy. Während die anderen, die draußen geblieben sind, die haben eben 5 oder 10 Kinder und haben das Elend im Dorf vergrößert. Ja? Gut. Oder Gunter Pauli, ein global aktiver Belgier, ich habe ihn letzte Woche gesehen, lebt entweder in Japan oder in Südafrika, manchmal ist er in Kolumbien anzutreffen. Er hat The Blue Economy geschrieben, über 100 Innovationen und 100 Millionen Jobs. Das Letztere ist ein bisschen übertrieben, aber immerhin hat er mit seinen damals vor etwa 6 Jahren publizierten 100 Innovationen schon so etwas wie 3 Milliarden Dollar Kapital mobilisiert und so etwas wie 2 Millionen Jobs. Das ist fantastisch. Es sind immer Kaskadenprozesse statt anschaffen, wegwerfen. Hochinteressant, auch ökologisch. Ich kann jetzt aber nicht im Einzelnen darauf eingehen. Oder nachhaltige Landwirtschaft. Wir haben Hans Herren, einen Schweizer, in den Club of Rome geholt. Er war verfügbar, Judy Wakungo war nicht. Für ihre Arbeit Agriculture at the Crossroads, wo er sowas wie eine international, insbesondere für Entwicklungsländer geeignete Landwirtschaftskonzeption entwickelt hat, die die Natur nicht zerstört. Oder die deutsche Energiewende. Als ich im Bundestag war, hat mein Freund Hermann Scheer das Konzept ausgerufen, wir müssen die Herstellungskosten von Photovoltaikstrom so kompensieren, dass es sich lohnt, die Photovoltaik auszubauen. Sie können sich vorstellen, was für ein Scherbengericht von Seiten der Ökonomen über uns niedergegangen ist. Wie könnt ihr nur so einen Wahnsinn machen, eine viel zu hohe Subvention, und die müssen dann auch noch die armen Bürgerinnen und Bürger bezahlen über eine Umlage. Und das wurde zu einem Welterfolg. Inzwischen haben 70 Länder der Welt das praktisch nachgemacht, diese Feed-in-Tariffs, die Einspeisevergütungen in dieser Höhe. Und die Folge davon war, dass Solarenergie im Laufe von 2-3 Jahrzehnten auf einmal schlicht ökonomisch besser wurde als die Kernenergie. Seit 2010 ungefähr gibt es schlicht kein ökonomisches Argument mehr für Kernenergie. Dafür aber hunderte von Argumenten für Solarenergie. Und das ist natürlich für Entwicklungsländer noch viel wichtiger als für Deutschland. Erstens haben die häufig mehr Sonne und zweitens haben sie nicht die großen zentralisierten Hochspannungsleitungen und so. Das heißt, die Dezentralisierung der Energieerzeugung ist für die das eigentlich Richtige. Oder die Verfünffachung der Ressourcenproduktivität, das war sozusagen in meinem früheren Leben, das habe ich mit einem australischen Team gemacht, wo wir beweisen, dass in den vier großen Wirtschaftssektoren, Bauwesen, Industrie, Landwirtschaft und Verkehr, eine Verfünffachung der Ressourcenproduktivität abholbar ist. Und damit natürlich könnte man auf Atomenergie, auf Kohleenergie und so weiter verzichten. Man könnte den Energiebedarf also dramatisch reduzieren und analoges für Mineralienbedarf und Wasserbedarf. Das ist technisch machbar, es ist nur heute nicht lohnend, weil ständig die Subventionen das Vergeuden subventionieren. Das ist absurd. Es gibt einmal im Jahr den World Energy Outlook, kommt im Umkreis der OECD bei der Internationalen Energieagentur heraus. Und ich lese das immer ganz brav. Und da habe ich gesehen, das war jetzt vor 5 oder 6 Jahren, da war im abgelaufenen Jahr die Subvention für den Verbrauch fossiler Brennstoffe um weitere 200 Milliarden Dollar angestiegen. Und da traf ich einen der Autoren und habe ihn gefragt, sag mal, können Sie mir erklären, warum diese Dummheit so explodiert ist? Er sagt, das ist ganz einfach, das war der arabische Frühling. Gesagt, was hat denn das damit zu tun, um Gottes Willen? Dann sagt er, es ist doch ganz einfach. Wenn das Volk rebellisch ist, ist das Beste, man stopft ihm den Mund mit billiger Energie. Ja? So funktioniert das. Es ist ein Teil der Politik, des Populismus. Der Populismus ist im Wesentlichen ein Programm zur Verdummung. Ja? Das ist aber natürlich politisch tabu, das darf man nicht sagen. Das sind ja die Menschen, die danach in die Wahlurnen gehen. Klimaschutz weltweit. Dazu hat der Deutsche Wissenschaftliche Beirat globale Umweltveränderungen den, wie ich finde, goldrichtigen Budgetansatz kreiert. Nämlich, der Norden, zum Beispiel Deutschland, hat den größten Teil seines Budgets zur Nutzung der Atmosphäre durch Verpusten von Treibhausgasen verbraucht. Und wenn wir weiter fossil verbrennen wollen, dann müssen wir shopping gehen in die Entwicklungsländer, die das noch nicht alles verbraucht haben. Und das würde dazu führen, dass es plötzlich in Ghana oder Bangladesch oder Paraguay rentabler wird, ein geplantes Kohlekraftwerk nicht zu bauen, sondern die Effizienz zu erhöhen und erneuerbare Energien einzusetzen und die Lizenzen an die dummen Deutschen zu verkaufen. Ja? Das ist eine geniale Idee, hat Frau Dr. Merkel auf dem Kopenhagener Klimagipfel auch vorgestellt, haben die Amerikaner sofort gesagt, unter keinen Umständen, denn das geht ja an den American Way of Life. Chinas Fünfjahresplan, der 13. großartig, kann ich jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen. Es ist das ökologischste Regierungsprogramm, was wir gegenwärtig auf der Welt haben. Aber man braucht auch politische Entscheidungen, die positiven Perspektiven durchzusetzen. Naturverbrauch muss teurer werden und nicht billiger. Sonst hat die Natur gar keine Chancen. Die Märkte schaffen das nicht. Zum Beispiel, das habe ich im China Council für die chinesische Regierung entwickelt, ein Ping-Pong zwischen Effizienzerhöhung und den Preisen, so wie wir das in unserer Zivilisation gehabt haben, ein Ping-Pong zwischen Arbeitsproduktivität und Löhnen, eine großartige Modernisierungs- und Wohlstandserzeugungsmaschine. Nur heute ist der Faktor Arbeit überhaupt nicht knapp oder unproduktiv, dagegen der Faktor Natur ist die eigentlich knappe Größe. Also müssen wir da jetzt ansetzen. Also die Arbeitsproduktivität ist in 150 Jahren etwa 20-fach gestiegen und mit ihr die Löhne. Aber die Naturproduktivität ist praktisch konstant geblieben. Die Verfünffachung der Ressourcenproduktivität dauert vielleicht 40 Jahre, eine Verzehnfachung vielleicht 100 Jahre. Und das wäre dann wohl das Ende des Dauerstreits zwischen Wirtschaft und Umwelt. Und man muss das eben sehr gradualistisch machen. Und dann noch eine Ausnahme für die ärmeren Schichten machen, weil der technische Fortschritt bei den Reichen früher ankommt als bei den Armen. Und man muss mit einem gescheiten Mechanismus, wie er in Schweden entwickelt worden ist, dafür sorgen, dass es nicht eine Industriemigration gibt, denn das hilft dem Klima überhaupt nichts. Aber das sind dann weitere Details. Ich bin schon am Ende und bedanke mich vielmals für Ihre Aufmerksamkeit.